Oh Baby, kauf dir einen Loden Rock, einen Rucksack und einen Alpenstock. Nimm Urlaub für ein halbes Jahr, wir machen einen Traumurlaub in Austria. Oh Baby, kauf die Tickets ein, ich möchte mit dir ganz allein Hand in Hand durchs Mondlicht gehen und in Zwentendorf das Kraftwerk sehen. Oh Austria, it was a lucky hour when you put a stop to nuclear power. It was the smartest thing you ever could do if the world only were as smart as you. Das größte Kernkraftwerk der Welt haben wir in Amerika aufgestellt. In Russland steht das älteste und in Alaska das kälteste. In Harrisburg steht das heißeste und im Weltraum um die Erde fliegt das äußerste. Doch das sicherste, Baby, du ahnst es schon, steht in Zwentendorf am Donaustrom. Oh, Austria, it was a lucky hour when you put a stop to nuclear power. It was the smartest thing you ever could do if the world only were as smart as you. Hier ist der einzige Reaktor ohne radioaktiven Müll. Kein Strahlung tritt aus, man kann messen, wo man will. Die Luft ist so unverseucht und frisch und die Masse unterhält man sich von Fisch zu Fisch. Nicht wahr, Herr Hecht, sie wären auch verhärmt, hätte man ihnen das Donauwasser aufgewärmt. Und Herr Rasmussen berechnet schlau, hier gibt es sicher niemals einen Super-GAU. Oh, Austria, it was a lucky hour when you put a stop to nuclear power. It was the smartest thing you ever could do if the world only were as smart as you. Ich sah Buschneger, Elefanten fangen, sein Indien, Tame Cobras und Brillenschlangen. Aber Österreich hat Professor Grützimek beschämt und eine Kernkraftwerkscompany gezähmt. Ich sah die Pyramiden, sie sind eine Pracht und auch die Sphinx blickte wirklich rätselhaft. Doch noch viel rätselhafter sah der Mr. Bundeskanzler drein, also hörte seine österreichische Stimmen mit Nein. Oh Austria, it was a lucky hour and you put a stop to nuclear power. It was the smartest thing you ever could do if the world only were as smart as you. I was landing in Wien, der Stadt der Lieder. Da fuhr mir ein Schrecken in meine Glieder. Ich mess mir täglich meine Strahlung vor uns nach dem Essen, doch jetzt hatte ich meinen Geigerzähler vergessen. Da bin ich schnell ins Duty-Free Shop gelaufen, fragte, kann man hier einen Geigerzähler kaufen? Doch der Mann sagte, hier ist einer Komiker, wenn's Geigerzählen wollen, gehen zu viel Harmonika. Oh Austria, it was a lucky hour when you put a stop to nuclear power. It was the smartest thing you ever could do if the world only were as smart as you. Und der Tiroler ist lustig, der Tiroler ist froh, und bei der Volksabstimmung sagt no. Und der Wiener ist allerweil fesch und munter, wenn's Wendendorf nicht strahlt, geht noch nicht unter. Und der Steirer an die Alpen ist plattling mit die Schuhe und Erz hat zu Johann ist jodeling dazu. Hallo Radio, yo, wo ich geh und steh, und das Kernkraftwerk tut mir mein Herz nicht weh. Oh Austria, it was a lucky hour when you put a stop to nuclear power. It was the smartest thing you ever could do if the world only were as smart as you. Oh Austria, it was a lucky hour when you put a stop to nuclear power. It was the smartest thing you ever could do if the world only were as smart as you.